Transparenz für die Ohren. Grillnest, Bernd Pirat. Es ist immer noch Dienstagabend. Ich habe jetzt einen zweiten Podcast und ich habe mir als Gast herbeigewünscht den Daniel Schwert. Sag doch mal hallo. Hallöchen. Und zwar ist der Daniel medienpolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen und heute ist was passiert, was gerade in seinen Politikbereich reinfällt. Möchtest du uns kurz berichten, was heute passiert ist? Das kann ich tun. Und zwar ging es um die Zusammensetzung des ZDF-Rundfunkrates. Da ist heute ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht gesprochen worden. Und da wurde, bemängelt insbesondere, dass die Staatsferne des ZDFs, also dass die nicht ausreichend ist. Dazu muss man wissen, dass in Deutschland das Staatsfernsehen oder Staatsradio im Grunde verboten ist. Das Öffentlich-Rechtliche muss sich von der Politik fernhalten. Das ist natürlich, wie wir wissen, ein hehres Ziel, ein hoher Anspruch, dem unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht so überall gerecht wird. Und beim ZDF war das besonders schlecht, weil in diesem besagten Rundfunkrat des ZDFs über 40% Politiker saßen, teilweise amtierende Spitzenpolitiker, teilweise so ehemalige Ministerpräsidenten und so. Da kann man natürlich nicht gerade von der Staatsferne sprechen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht angemängelt und gesagt, da müssen auf jeden Fall Politiker, also weniger Politiker dürfen in diesem Rundfunkrat sitzen. Haben Sie gesagt, wie viele da drin sitzen dürfen? Haben Sie eine feste Zahl genannt oder ist das mehr so ein schwammiges, macht mal weniger bitte? Sie haben eine Zahl genannt, es muss also runter auf ein Drittel. Aber das ist im Prinzip ja auch irgendwie so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also wo, sag ich mal, fängt jetzt Staatsferne an oder wo hört sie auf vielmehr? Das ist natürlich auch ein bisschen willkürlich, diese Zahl. Aber immerhin, man muss sagen, dass das ZDF da besonders schlecht war, eine besonders hohe Politikerquote hat. Die anderen Rundfunk, also die Anstalten der ARD sind da also streckenweise schon besser. Aber auch da ist es so, dass amtierende Politiker da also eine große Rolle spielen in den Rundfunkraten. Ich stelle jetzt mal eine ganz offensichtliche Frage, aber einfach, um darüber gesprochen zu haben. Warum ist es denn schlecht, wenn so viele Politiker in den Rundfunkräten sitzen? Wir wollen ja, dass die Presse unabhängig ist von der Politik und insbesondere von einer Regierung, die gerade im Amt ist, damit sie eben ja kritisch berichten kann, damit sie eben einen unabhängigen Journalismus gewährleistet. Gefahr besteht eben einfach, wenn Politik zu starken Einfluss auf den Rundfunk hat, dass dann tatsächlich nur so ein politisch gefärbter Kanal dabei rauskommt und dass erstens die Opposition und zweitens sowieso jede Art von kritischer Berichterstattung dann hinten überfällt. Also, dass quasi Einfluss genommen wird von den Parteien, die dort Vertreter sitzen haben, dass über Dinge, die denen unangenehm sind, nicht berichtet wird. So ungefähr, ja. So kann man sich das vorstellen. Passiert das denn? Also gibt's dafür Beweise oder kann man das nachvollziehen? Ich sag mal, in Deutschland ist es ja jetzt tatsächlich so, dass es keinen echten Staatsrundfunk, kein echtes Staatsfernsehen gibt. Das ist aber in anderen Ländern teilweise anders. Da hat dann der Staat sozusagen seinen eigenen Kanal und da kann man das sehr gut beobachten, wie sowas funktioniert, dass das dann so als Verlautbarungskanal der Regierung benutzt wird und dass man also irgendwelche kritischen Beiträge gar nicht zu sehen bekommt. Ich frage jetzt mal andersrum. Wir Piraten haben es ja nur auch geschafft. Wir sind in 4 Parlamenten drin, Landesparlamenten. Es gibt Landesmedien. Haben wir da jetzt auch Politiker hingeschickt? Also können wir da jetzt auch Einfluss nehmen oder wie sieht das aus? Also es gibt den WDR, das ist ja nun der Sender, der seinen Sitz in Köln hat, also sprich für Nordrhein-Westfalen sendet. Und da haben wir natürlich aus dem Landtag heraus sozusagen, ich sag mal, die Aufsichtsmöglichkeiten, die man eben hat. Da werden auch Politiker aus den Landtagsfraktionen hin entsendet, beziehungsweise um genau zu sein, haben die Landtagsfraktionen da jeweils ein Vorschlagsrecht, jemanden hin zu entsenden. Die anderen Fraktionen machen das so, dass sie tatsächlich ihren medienpolitischen Sprecher dahin entsandt haben, also sprich einen aktiven Politiker. Und wir haben uns aber gesagt, dass wir das nicht wollen. Wir wollen ja im Grunde noch weniger Politik-Einfluss auf die Sender. Wir lehnen im Grunde das vollkommen ab, dass man Politiker dahin entsendet und haben deswegen für unsere Fraktion darauf verzichtet, einen aktiven Politiker dahin zu entsenden, sondern hatten das seinerzeit in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren einen Bewerber dafür gesucht, wo wir gesagt haben, der ist kein Politiker, den entsenden wir in den Rundfunkrat. Und da sind wir dann eben seinerzeit auf den Herrn Professor Bieber gekommen, den wir dahin entsendet haben. Und der, hat der schon berichtet, wie es da so läuft? Was macht er da? Kannst du dazu was sagen? Ja, er hat schon darüber berichtet. Das ist natürlich auch wieder so eine Welt für sich, dieser Rundfunkrat. Und da muss man sich auch erstmal zurechtfinden, dass sich da tatsächlich so, ich sag mal, teils politisch gefärbte Gruppen gefunden haben. Aber es sind ja auch andere gesellschaftliche Gruppen vertreten in diesem Rundfunkrat, ne? Also Gewerkschaften, Kirchen und so weiter. Da wird schon auch wieder so, ja, quasi Politik gemacht, so wie er das beschreibt. Und es findet sehr viel Arbeit in Ausschüssen statt, die man aber, ja, da wir ja praktisch nur einen einzigen Vertreter drin haben, nicht so furchtbar viele Ausschüsse tatsächlich besetzen kann und deren Arbeit halt verfolgen kann. Die ist halt eben nicht öffentlich, dieser Rundfunkrat. Insofern ist es da ein bisschen schwierig, an Informationen zu kommen. Also das Gremium, was über unser Fernsehen entscheidet, tagt nicht öffentlich, damit die Bevölkerung nicht mitbekommt, was die entscheiden, was gesendet wird. Also die entscheiden ja sowieso da nicht in dem Rundfunkrat im Sinne, was gesendet wird, sondern die sind ja schon unabhängig in dem, wie sie das Programm gestalten. Die haben ja eher eine Aufsichtspflicht und die können auch, ich sag mal, sowas wie die Rahmenbedingungen in dem entsprechenden Ausschuss dafür setzen. Aber es ist tatsächlich so, dass die selber darüber entscheiden, welche Teile der Sitzung öffentlich sind und welche nicht. Es gibt immer wieder öffentliche Sitzungen bzw. öffentliche Sitzungsteile dieses Rundfunkrates, aber es ist nicht grundsätzlich alles öffentlich. Gut, was macht ihr denn im Landtag jetzt als Fraktion, um da was zu ändern? Also seid ihr da dran oder kann man da nichts dran ändern? Diese ganze Gestaltung ist also Teil zum einen des Landesmediengesetzes, zum anderen gibt es auch ein WDR-Gesetz. Da sind solche Sachen festgelegt und da tut sich tatsächlich was. Es kommt also ein neues Landesmediengesetz. Da findet sich einiges an Verbesserungen in Richtung Transparenz tatsächlich. Ne? Also insofern, ich glaube, teils durch unsere Anwesenheit, teils aber auch durch Gespräche, die wir eben geführt haben, dass das Bewusstsein auf jeden Fall dafür gestärkt ist. Wir können natürlich so unmittelbar aus dem Landtag keinen Einfluss auf den Rundfunk nehmen. Das ist ja auch unser Ziel, unser Wunsch, dass man das aus der Politik her nicht tun kann. Aber die Gesetzgebung, die da im Moment gerade in der Mache ist, weist da eigentlich in die richtige Richtung. Dann bin ich gespannt, was dabei rumkommt und ich hoffe, dass du dir dann wieder die Zeit für uns nimmst, über das neue Gesetz dann zu sprechen oder die Entwicklung dahin. Also erster Beratungsdurchgang ist schon gewesen. Es kommt aber noch eine Anhörung, die wird am Anfang Mai stattfinden. Das wird auch interessant. Da werden wir dann auch gucken, dass wir ein paar Experten zu einladen, die dann zum Beispiel Lokaljournalismus machen oder Online-Journalismus, um da halt auch diesen Blick reinzubringen. Im Moment ist diese ganze Mediengesetzgebung eben doch sehr stark auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgestimmt. Das wird auf jeden Fall spannend, denke ich mal, weil ich sag mal, was ich so in den Verfolgung der letzten Ausschüsse mitbekommen, aber der Expertenanhörung ist, dass ihr mit euren Experten immer einen anderen Blickpunkt mit reingebracht habt. Das auf jeden Fall. Es ist eine eine der effektivsten Methoden eigentlich, mal so einen Experten reinzubringen, an den die anderen vielleicht nicht so gedacht haben. Man merkt schon, dass wenn da Sachen auf den Tisch gebracht werden, dass das dann unter Umständen doch irgendwie den Widerhall bei der Regierung oder bei der antragstellenden Fraktion findet. Was wir ja gerade auch bei dem Taschenrechnerantrag gesehen haben, aber das ist ein anderes Thema. Ja gut, ich sag mal, das soll es jetzt gewesen sein zu der heutigen Entscheidung. Ich werde das versuchen mit euch zusammen so ein bisschen auch nach außen zu tragen und ich hoffe, dass du dann die Zeit nimmst und bedanke mich, dass du heute Abend auf jeden Fall hier warst. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Aufnehmen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.